Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So the first thing that Peter says, we have to stop living in this debauchery. Als erstes sagt Petrus, wir müssen aufhören, in Ausschweifung zu leben. Which basically means lack of self-control, just do whatever you feel like doing. Was im Grunde genommen ein Mangel an Selbstbeherrschung bedeutet, einfach zu tun, worauf man Lust hat. The second thing he says is sensuality. Als zweites nennt die Wollust. You know, most Bible translate this with the word lust. Die meisten Bibeln übersetzen es mit dem Wort Lust. But again, lust is in many languages just always thought of as something sexual. Aber wie bereits erwähnt, wird Lust in vielen Sprachen einfach immer als etwas Sexuelles angesehen. But actually here it is not. That's not what at all Peter is saying. Aber hier ist es das nicht. Das ist überhaupt nicht das, was Petrus sagt. When Peter uses the word lust, or as the Passion uses here, a little different expression, the word sensuality. Wenn Petrus das Wort Lust oder wie hier in der Passion ein anderer Ausdruck, nämlich das Wort Sinnlichkeit, verwendet wird. Basically, it simply means to have cravings that you're not supposed to have. Bedeutet es im Grunde nur, dass du Begierden hast, die du nicht haben solltest. According to Strong's in the Greek, it means desiring forbidden things. Laut Strong's bedeutet es im Griechischen verbotene Dinge begehren. So basically, if you desire things that you're not supposed to have, then that's what the Bible calls lust. Wenn du also Dinge begehrst, die du nicht haben solltest, dann bezeichnet die Bibel es als Lust. You know, when we think about the word, of course, we really have to think about the Garden of Eden. Wenn wir über diese Bezeichnung nachdenken, denken wir automatisch an den Garten Eden. You know, there was nothing wrong with having desires. There was not even anything wrong with having desires for great fruit. Es war nichts Falsches daran, Wünsche zu haben. Es war nicht einmal verkehrt, sich nach den wunderbaren Früchten zu sehnen. But her desire was for things that she was not supposed to have. Aber ihr Verlangen galt Dingen, die sie nicht haben sollten. I tell you what, I have seen so many lives destroyed by lust. Ich habe schon so viele Leben gesehen, die durch Lust zerstört wurden. You know, it's interesting, the Bible doesn't really teach that Christians shouldn't have money, but the Bible teaches Christians shouldn't lust after money. Es ist interessant, dass die Bibel nicht lehrt, dass Christen kein Geld haben sollen, aber sie lehrt, dass Christen nicht nach Geld gieren sollen. Once we allow our hearts to crave for things that we shouldn't crave for, it will always lead to destruction. Sobald wir unserem Herzen erlauben, sich nach Dingen zu sehnen, nach denen wir uns nicht sehnen sollten, wird das immer Zerstörung bringen. I tell you, I have seen marriages destroyed. Ich habe gesehen, wie Ehen zerstört wurden. And it wasn't sexual lust, it was a lust for a person that gives me emotional comfort. Und der Grund war keine sexuelle Lust, es war ein Verlangen nach einer Person, die emotionalen Trost spendet. That's what the Bible means here. Darüber spricht die Bibel hier. You know, I've tried to help a marriage a little while ago. Vor einiger Zeit habe ich versucht, einer Ehe zu helfen. Where exactly this happened. In der genau das passierte. You know, the marriage was like already a little rocky. Die Ehe war schon ein bisschen wackelig. You know, and then there was a woman that gave the guy what he's not supposed to get from her. Und dann gab es eine Frau, die diesem Ehemann das gab, was er von ihr nicht bekommen sollte. Emotional attention. Emotionale Zuwendung. And I sat with him, I said, what are you doing? Ich sagte zu ihm, was machst du da? You are not supposed to have a desire in your heart to get that from anybody except your own wife. Du solltest nicht den Wunsch in deinem Herzen haben, das von irgendjemandem zu bekommen, außer von deiner eigenen Ehefrau. In fact, you're supposed to get it all from God. Eigentlich bekommst du das alles von Gott selbst. But if anybody from the opposite sex is supposed to give you that inner value, that emotional value, it must be your wife only. Wenn jemand vom anderen Geschlecht dir diesen inneren Wert, diesen emotionalen Wert geben soll, dann darf es nur deine Frau sein. Otherwise it would become sin and destructive. Sonst wird es zur Sünde, es zerstört. So we need to ask ourselves constantly this question. Wir müssen uns ständig diese Frage stellen. The desires that I carry in my heart, are they legal desires or are they illegal desires? Sind die Sehnsüchte, die ich in meinem Herzen trage, erlaubte Sehnsüchte oder sind es nicht erlaubte Sehnsüchte? Now, look. Schau. We must not think in a one-track mind here. Wir dürfen hier nicht einseitig denken. I know people who have the desire for revenge. Ich kenne Menschen, die das Verlangen nach Rache haben. That's one of the Greek meanings of the Greek word here. Das ist eine der Bedeutungen des griechischen Wortes hier. That you have a desire for something that is illegal from God's point of view. Dass du ein Verlangen nach etwas hast, das aus Gottes Sicht illegal ist. You know, unfortunately we think when we hear this word, we always think in one direction, but I don't believe that's true. Sobald wir dieses Wort hören, denken wir leider immer nur in eine Richtung, aber ich denke, das ist falsch. Because really it can go into any direction of our life. Denn es kann sich wirklich auf jeden Bereich unseres Lebens beziehen. Whatever you desire that God doesn't want you to have falls into this category right here. Alles, wonach du dich sehnst, aber Gott nicht möchte, dass du es hast, fällt genau in diese Kategorie. Look. Schau. Isn't it true that in reality almost every Christian sins in this area? Ist es nicht so, dass in Wirklichkeit fast jeder Christ in diesem Bereich sündigt? And I know it's a touchy subject. Ich weiß, dass es ein heikles Thema ist. But many Christians, they lust the desire for food that actually the body doesn't need to be sustained. Aber viele Christen haben das Verlangen nach Nahrung, die ihr Körper eigentlich nicht braucht, um sich zu erhalten. Most of us eat food by cravings rather by the nutritions. Die meisten von uns essen eher aus Verlangen heraus als wegen der Ernährung. It's true. Das ist wahr. So I think we need to take this word and apply it in absolute every area of our lives. Ich denke, wir sollten diesen Vers für jeden Bereich unseres Lebens anwenden. So what are the cravings, the desiring that you follow that the Lord doesn't want you to have? Ask yourself that question. Welche Sehnsüchte hast du? Welchen Begierden folgst du, die der Herr für dich nicht haben will? Stell dir diese Frage. And then you said, this is how the world walks, this is not how I want to work. Und dann sagst du, so handelt die Welt, so will ich nicht handeln. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen, Leute.